funktionieren. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. And we praise you. Und wir preisen dich. Because of what you did for us. Wegen dem, was du für uns getan hast. Lord, we pray for your blessing. Herr, wir beten um deinen Segen in Bezug auf diese Schriftstelle. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Okay, let's all stand as we read the word. Stehen wir auf, wenn wir jetzt aus dem Wort Gottes lesen. If you can turn in your Bibles to Matthew chapter 7. Blättert you can stretch out a little bit, change your position. Matthäus 7, ihr könnt sich kurz noch strecken und kurz bewegen. Matthew chapter 7. Matthäus 7. Verse 13. Vers 13. Enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Father, we thank you for your word. Vater, wir danken dir für dein Wort. Bless it to our lives. Segne es in unserem Leben. In Jesus' precious name, amen. In Jesu kostbaren Namen. You may be seated. Amen. Last night we had a chance to do a Bible study with a bunch of people at Otmar's home. Gestern Abend hatten wir die Möglichkeit, einen Bibelkreis im Hause vom Otmar Thoma zu halten. And it was a great time. It was about, I guess, 30 people. Es war eine wunderbare Zeit. Ich glaube, es waren so circa 30 Leute dort. And there was probably about 10 people that didn't know the Lord. Und vielleicht 10 von diesen kannten den Herrn nicht. And we had just a great time. Wir hatten eine wunderbare Zeit mit ihm. And in the last 2 weeks, I've been studying the greatest message ever preached. Und die letzten 2 Wochen studierte ich die großartigste Botschaft, die jemals gepredigt wurde. And from this message, millions of messages have been preached. Und von dieser Botschaft aus wurden dann Millionen andere Botschaften gepredigt. And it's right here in the book of Matthew. Und die findet sich hier, genau in diesem Evangelium von Matthäus. It was the Sermon on the Mount. Es geht um die Bergpredigt. And it's been great because in our Gospels class we've been going over it. Und es ist auch großartig, weil wir in unserer Bibelschulklasse über das Evangelium das durchgemacht and haben. And we were studying all the different statements that Jesus has made. Und wir studieren da all die verschiedenen Aussagen, die Jesus getroffen hat. And I was so moved by so many of them. Und ich wurde davon so vielen Aussagen so sehr berührt. And here as we read in Matthew chapter 7, und wenn wir hier in Matthäus 7 lesen, this is basically his conclusion of the message. Das ist im Grunde genommen die Schlussfolgerung aus seiner Botschaft. It starts in Matthew chapter 5 and it goes through 3 chapters. Es fängt bei Matthäus 5 an und ist dann 3 Kapitel lang. And in the beginning he talks about the difference between having a righteous life and a self-righteous life. Und am Anfang spricht er davon, was es bedeutet, dieser Unterschied zwischen einem gerechten Leben und einem selbstgerechten Leben. And he was going targeting all those that had needs. Und er zielte damit ab auf all diejenigen, die das hatten. And last night as we were sitting there I was thinking about all these people that came. Und wie ich gestern Abend dort saß und an all die Leute dachte, die da kamen. And they came because they were either intrigued by the gospel message in somebody's life, they were concerned or they und were ich, wondering. Dachte über sie nach, weil sie eben ja von irgendjemand über an das Evangelium erinnert wurden oder weil das Evangelium einen Unterschied macht and in ihrem some Leben. Came because they had real needs. Aber manche kamen auch, weil sie eine wirkliche Not hatten. And it's amazing because when Jesus preached this message. Und es ist schon wunderbar, wenn wir sehen, wie Jesus diese Botschaft predigte. The people that went after him were the ones that had unbelievable needs. Leute, die ihm nachgingen, hatten ganz große Nöte. And so he preaches this message and he says, "Blessed are you," he starts out in Matthew 5, "that are poor." Und er predigt eben diese Botschaft und fängt an mit den Worten, "Gesegnet seid ihr, die ihr armselig seid." Then he says, "Blessed are those, you're blessed if you mourn." Und dann sagt er, glückselig seid ihr, wenn ihr trauert. And really, what is it? Why do people mourn? It's when they lose a loved one. Und warum trauern Leute? Ja, wenn sie jemanden verlieren, den sie lieben. And he goes through all the blessednesses. You're blessed when you have needs and you hunger after me. That's a great thing. Und er geht all diese Segnungen durch und er sagt, wenn euch nach mir hungert, das ist großartig. And then he says, listen, Let me teach you some things about real spirituality. Und dann sagt er, horcht einmal zu, ich will euch jetzt etwas ganz wirklich Wichtiges lehren über wirkliche Geistlichkeit. Because up until that time, all they saw was what the Pharisees and the Sadducees were doing. Weil alles, was sie bis zu diesem Zeitpunkt kannten, war das, was die Pharisäer und Sadduzäer sie lehrten. And they put burdens on the common people that they could not bear. Und sie legten ihnen Lasten auf die Schultern, die sie nicht tragen konnten. And it's amazing because you see that Jesus literally he sent flaming arrows at the religious people of the time. Und es ist schon ganz erstaunlich zu sehen, wie Jesus hier richtige flammende Pfeile auf diese Leute der Zeit damals schickte. Oh, before I go any farther, aber bevor ich nun weitergehe, I want to welcome the policemen that are here. Möchte ich unsere Polizeibeamten hier begrüßen. My brother just retired as a chief of police in my hometown. Weil mein Bruder ist jetzt erst gerade in Pension gegangen als einer der leitenden Polizeibeamten. So there's always a place in my heart for people who have to serve. Also ich habe immer einen großen Platz im Herzen für Leute, die anderen dienen. And Pastor Rob and I, friends of ours, many friends of ours are policemen. Und viele Freunde von uns, von Pastor Rob und mir, sind auch Polizisten. And actually one of our friends who he came to Bible College to visit and decided not to go. Und eigentlich ist einer von unseren Freunden dann auf das Bibelcollege gegangen, aber hat sich entschlossen, dann nicht dorthin zu gehen. He just took my brother's place as chief of police. So. Er hat dann den Platz meines Bruders als Polizeibeamter übernommen. Anyway, going back to here's Christ's message. Nun zur Botschaft von Christus. And he was saying, listen, I want to teach you real spirituality. Er hat gesagt, ich will euch wirkliche Geistlichkeit lehren. Because real spirituality is very, very practical. Weil wirkliche Geistlichkeit ist sehr praktikabel. And so he goes through all of these different things and he was saying, listen, don't be, and he literally says it specifically. Und zwar sagt er dann, da geht er alle diese Dinge durch und er sagt dann, seid. Don't be like the Pharisees and the Sadducees who were outwardly righteous, but they were inwardly corrupt. Also seid nicht so wie die Pharisäer und Sadduzäer, die nach außen hin gerecht erschienen, aber innen eigentlich sehr korrupt waren. He says, don't worry about the outside, worry about the inside. Er hat gesagt, kümmert euch doch nicht um das Äußere, kümmert euch um das Innere. And they're hearing this and they're saying, wow, this really makes sense. Und die hören dazu und denken sich, wow, das macht ja wirklich Sinn. And so later on, actually near the end of the message in Matthew chapter 7, the last few verses. Und dann gegen Ende der Botschaft in Matthäus 7, die letzten Verse. The Greek says that they literally stood up and gave Jesus an applause. Da heißt es im Griechischen, dass die Leute ja wirklich aufstanden und Jesus applaudierten. We've never heard this before. Sowas hatten wir noch nie gehört zuvor. This makes sense. Das macht Sinn. This means that I can be righteous. Das bedeutet, dass ich gerecht gesprochen werden kann. Yes, and it doesn't matter who it is. Ja, und ganz gleich, wer du da but bist. But it's interesting because as we look at this in Matthew chapter 7, as he's closing his message. Aber wenn wir uns das ansehen, am Schluss seiner Botschaft in Matthäus 7. And he says, enter by the narrow gate. Er sagt, tretet ein durch die enge Pforte. Now, religion and the religion I grew up in, this is what they taught me. Nun, die Religion und die Religion, in der ich aufwuchs, die sagte mir Folgendes. Says you have to get on the narrow path first. Die sagte mir, du musst zuerst auf diesen schmalen Weg treten. And you have to walk that line. Und du musst auf diese Linie gehen. And maybe at the end of your life, und vielleicht am Ende deines Lebens, God will open up the gate for you and you can go in. Wird Gott dann diese Tür für dich aufmachen und dann kannst du da durchgehen. But Jesus is preaching this message. Aber Jesus predigt diese Botschaft. And he's saying, enter into the gate now. Und sagt, jetzt tretet ein in take diese Tür. The step now. Macht jetzt diesen Schritt. Don't try to be religious. Versucht nicht religiös zu sein. Let Christ come into your life. Lasst Christus in euer Leben hinein. And let him walk you through the narrow path. Und lasst ihn euch durch diese Tür hindurchführen. Do you see the difference? Seht ihr den Unterschied? You see the gate's not at the end. Da ist diese Tür nicht am Ende. The gate for us is at the beginning. Diese Tür ist am Anfang. It's just a decision. Es ist bloß eine Entscheidung. And then it's interesting because when you look at this and you think, wow, but wait a minute, this narrow path? Na und das ist dann interessant, wenn du das anblickst und denkst, nun, dieser enge Pfad hier. When I think of a narrow path, I think of uncomfortability. Wenn ich jetzt an einen engen Pfad denke, dann ist das für mich gleichbedeutend mit unbequemem. And because I like wide paths. Weil ich mag breite Wege. But it's interesting, when I was a kid, I used to caddy for this golf course. Aber als ich ein Junge war, da war ich auf einem Golfplatz. Und Pastor Rob has used it in his illustrations. It's a very beautiful golf course where we worked. Und Pastor Rob hat schon eine Illustration mal verwendet mit diesem Golfplatz. And we used to have to carry the bags for the people, the golf bags. Wir mussten da die Golftaschen für die Leute ziehen. And I remember any time it was Ladies' Day. Und jedes Mal, wenn es einen Damentag gab, so I didn't want to go. Da wollte ich nicht dorthin gehen. Because these were very, very wealthy people. Das waren ja sehr, sehr wohlhabende Leute. And the ladies would, and God bless the ladies. I'm not, please, please, don't get me wrong. Also bitte, please. Gott möge die Damen segnen und bitte versteht mich nicht But falsch. They were just out there, and I would have done the same thing. They're out there just enjoying the day. Und die waren da draußen, sie hatten einfach Freude an dem Tag, sie genossen den Tag. They don't care how well they hit the ball, they're just with Susie and they're just having fun. Die waren einfach da draußen und sie, ja, ihnen war gleich, wie weit sie den Ball traf. And they had their cute little dresses on and all the expensive designer clothes, und sie hatten da ihre ganz süßen kleinen Kleider an und ihre Designer-Klamotten. That did not bother me, that was okay. Das hat mich nicht gestört, das war okay. But they always had the heaviest bags. Aber sie hatten immer die schwersten Taschen. And that was not bad. I mean, okay, I understand. Ich meine, das war auch nicht schlimm. Ich habe das schon verstanden. But here was the problem. Aber das Problem war folgendes. You know, when you hit the golf ball, wenn du diesen Golfball triffst, you're supposed to hit it straight. Schlägst, dann solltest du ihn ja ziemlich gerade and ausschlagen. Then you walk to it. Und dann gehst du danach. You hit it again and you hit it straight towards, the cup. Versuchst ihn wieder gerade zu schlagen zu diesem Loch hin. This was the problem. Aber das Problem war folgendes. It was like they hit it over here. Das heißt, sie haben ihn dorthin geschlagen. Then he hit it back over here. Dann schlugen sie ihn wieder da zurück. Now this golf course that I worked on, und dieser Golfplatz, wo ich da arbeitete, was 3 kilometers long. War 3 Kilometer weit. On a very hot summer day, sehr heißer Sommertag. You walked 6 kilometers. Das heißt, man ging da 6 Kilometer auf und ab. And it was just like, oh my gosh. And she'd go and hit it again and it would just dribble over another 10 meters this way. Und dann haben sie eben wieder draufgeschlagen und dann ist sie wieder drüber gegangen. So by the end of the day, you're just like, also am Ende des Tages just barely getting to the last hole. Warst du ziemlich erschöpft. That was the wide path. Das war dieser breite Weg. And it's interesting because when I thought about that, what happens is when we're on the wide path, was dabei aber interessant ist, wenn ich über das nachdenke, wenn wir auf diesem weiten Weg gehen. Jesus knows our human nature. Gott kennt ja unsere natürliche Gesinnung, unsere menschliche Natur. The narrow path cuts down the options. Weil der enge Weg ja die Optionen sehr einschränkt. It becomes a blessing, not a curse. Das wird dann zu einem Segen, nicht zu einem Fluch. You see, Jesus wants to make the decisions for us. Jesus möchte ja die Entscheidungen für uns treffen. That's why he's given us the scriptures. Und deshalb gab er uns ja die Schrift. Do you look at the Ten Commandments as restrictions? Schaut ihr auf die 10 Gebote als Einschränkungen? They're not. Das sind sie nicht. They're blessings. Das sind Segnungen. Because when it says thou shalt not kill. Weil wenn da drin steht, du sollst nicht töten. That means this. Nicht ermorden, das bedeutet, dass auch Gott nicht möchte, dass irgendjemand auch dich umbringt. God forbid somebody to kill your child. Gott verbietet es, dass zum Beispiel jemand dein Kind umbringt. Is that a curse or a blessing? Ist das nun ein Segen oder ein Fluch? Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Is that a curse or a blessing? Ist das nun ein Fluch oder eine Segnung? What if it was your wife your neighbor was coveting? Was wäre es denn, wenn das deine Frau ist, die von deinem Nachbar begehrt wird? Das ist ein Segen. These things God had given, diese Dinge gab uns to Gott, protect a society. Um die Gesellschaft zu beschützen. And so they became a blessing. Und sie wurden zu einem Segen. The problem is religion takes them and makes them a burden. Aber das Problem dabei ist, die Religion nimmt diese Dinge und macht sie zu einer Last. But this is the beauty about the gospel. Aber das ist das Schöne beim Evangelium. This is the beauty about the finished work. Das ist das Schöne beim vollbrachten Werk. Jesus Christ says, listen, let me die on the cross for your sins. Jesus sagt, lasst mich für eure Sünden am Kreuz sterben. Let me take the burden away from you. Ich will euch diese Last abnehmen. Let me open the gate for you. All you have to do is show up. Ich will für euch diese Tür öffnen und ihr müsst einfach nur dorthin kommen. And then I love this. Und dann mag ich ihn so sehr. Let me walk with you on this narrow path. Wenn er sagt, lasst mich auf diesem engen Pfad mit euch gehen. And when it's too hard, Und wenn das zu schwierig just wird, like Jesus said to Peter, so wie es der Jesus zu Petrus sagte, Peter, let someone else carry you through the difficult times. Dann sagt er zu ihm, lass dich doch von jemand anderem durch diese schwierige Zeit hindurchtragen. You see, the narrow path for us is not a curse. Dieser enge Weg ist für uns kein Fluch. The narrow path is a blessing. Der enge Weg ist eine Segnung. And it's interesting because right after this, he says this. Und zwar interessanterweise sagt er danach gleich. He says, "Beware of false teachers." Hütet euch aber vor den falschen Propheten und Beware Lehrern. Of the teachers who say, "Yes, you can go down the wide path. It's okay." Hütet euch vor diesen falschen Lehrern, die dann sagen, jetzt könnt ihr gehen. Der breite Weg ist da. There's many ways to Nirvana. Da gibt's viele Wege ins Nirvana. There are many ways. You can call it whatever you want. It's okay. Es gibt viele Wege, die dorthin führen. Ihr könnt das nennen, wie ihr wollt. Das We ist schon don't in Ordnung. Want to offend anybody. Wir wollen dann niemanden angreifen. If they want to worship the pole, let them worship the pole. It's a good thing. Also wenn die das anbeten wollen, dann sollen sie das anbeten. Oh, I'm making fun of it. Und ich mache dann mich But nicht you know lustig what Jesus, über das. Jesus is in John 10. He was the door. Aber in Johannes 10 sagt Jesus, ich bin die Tür. And he says, no man can come to the Father who's God, but by me. Und er sagt, niemand kann zum Vater gelangen, der eben Gott ist, außer durch mich. That narrows it down. It narrows it down. Und das beschränkt die Sache. Amazing thing is this. Und das Erstaunliche dabei ist, he says, beware of the false teachers. Da sagt er, hütet euch vor den falschen Lehrern. Because they will lead you astray. Weil die werden euch da abseits führen. And then he says this. How do you know a false teacher? Und dann sagt er, wie erkennt ihr nun die falschen Lehrer? In verse 16, Matthew 16, he says, you will know them by their fruits. Er sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. By their fruits you shall know them. Durch ihre Früchte werdet ihr sie erkennen. You know what changed my life? Und wisst ihr, was mein Leben verändert hat? Was Pastor Rob, I saw his life changed. Das war es, wie ich Pastor Robs Leben verändert sah. I saw the fruit of his life. Wie ich die Frucht seines Lebens sah. My sister, meine Schwester, 10 years after I got saved, 10 Jahre nachdem ich errettet wurde, got saved, ist errettet, she ist hier committed errettet her life to Christ, hat ihr Leben Christus übergeben. Not by what I said, nicht durch das, was ich sagte, but by the fruit that she saw. Sondern durch die Frucht, die sie erblickte. You see, in my family, we had a very great family. I love my father, my mother and father. Also, wir hatten eine ganz großartige Familie. Ich liebe meinen Vater und meine Mutter. I'm the youngest of 6 children. Ich bin der jüngste von 6 Kindern. I fought my way through life. Ich habe mich da durchgekämpft im Leben. 5 boys. 5 One girl. 5 Buben, ein Mädchen. And so there was not a day where I didn't fend for myself. I mean, just, you know. Also es gab keinen Tag, an dem ich nicht kämpfen musste für mich. And unfortunately, disaster struck our family for me as a young age. Und unglücklicherweise trafen uns einige schlimme Dinge in dieser Familie, wie ich noch sehr jung war. And when my brother Chris died, und als mein Bruder Chris starb, and the religion that I was in, und die Religion, in der ich mich damals befand, and all of the people that are around me. That were in that religion. Und all die Leute um mich, die in dieser Religion noch waren, there was nothing they said that could give me hope. Da gab es einfach nichts, was sie mir sagen konnten damals, das mir Hoffnung gegeben hätte. One friend I hadn't seen in 6 months. He walked in the door. Es gab da damals einen Freund, den ich damals seit 6 Monaten nicht getroffen hatte. And I was devastated because my brother was a year older than me when he had fallen. He was 19, I was 18, and he fell out of a building about this height. Und ich war da wirklich zerstört damals durch dieses Ereignis, weil mein Bruder fiel aus einem Gebäude hinaus. Er war nur ein Jahr älter als ich, er war 19, ich war 18. And he broke his neck. Aber er brach sich das Genick. And it just changed my whole world. Und das hat meine ganze Welt verändert. And no one could console me. It was my brother. Und niemand konnte mich da trösten. Yeah, I fought with him all the time. Das war mein Bruder. Ich kämpfte ja mit ihm die ganze Zeit. Und the university that I chose to go to after high school. Die Uni, auf die ich damals ging nach der Matura, I made sure was 2000 kilometers away from him. Da suchte ich eine Uni aus, die einfach 2000 Kilometer weg war von ihm. Because we just were brothers that rubbed each other all the time. Weil wir einfach Brüder waren und wir hatten da schon unsere Probleme miteinander. And the problem was, he was stronger than me. Das Problem war, er war stärker als ich. So I didn't stand a chance. Also ich hatte da überhaupt keine Chance gegen ihn. But then when he died, Aber als er dann starb, my life changed. Änderte sich mein Leben. And I was sitting there crying. Und ich saß dort und ich weinte. And nobody, none of my other friends could say anything that could help. Und keiner meiner Freunde konnte mir irgendwas sagen, was mir damals geholfen hätte. Then my friend Robert came in the door. Bis mein Freund Robert dann reinkam. He had just gotten saved 6 months before. Der wurde da erst vor 6 Monaten wurde er errettet damals. And he shared me words of hope. With me words of hope. Und er brachte mir die Worte der Hoffnung. And I never forgot that. Und das habe ich niemals vergessen. Because not only did he say the words, weil nicht nur, dass er diese Worte ausdrückte. I saw the fruit in his life. Ich sah die Frucht in seinem Leben. And that was that fruit, not by what he said, but I saw it in his eyes. Und nicht nur die Frucht, die ich sah, sondern ich sah es auch in seinen Augen. Because I knew him before he was saved. Weil ich kannte ihn ja, bevor er noch errettet and wurde. I knew what he was like. Und ich wusste, wie er war. And I knew that this had to be a miracle because I saw the peace in his heart. Und ich wusste, dass es sich da um ein Wunder handelte, weil ich kannte ja seinen, ich sah seinen Frieden im Herzen. So just like Jesus in Matthew chapter 7, his words had authority with me. So wie es in Matthäus 7 heißt, die Worte von Jesus, sie hatten Autorität. And so 6 months after that, I got saved. Und 6 Monate danach wurde ich dann errettet. My whole life changed. Und mein ganzes Leben hat sich verändert. And then unfortunately, my father died of a stroke. Und dann kam mein Vater unglücklicherweise durch einen Herzinfarkt ums Leben. Then my mom died of a broken heart a year after that. Und auch meine Mutter starb danach ein Jahr später, weil sie meinen Vater so sehr liebte. Sie war. And then 5 years after that, I had another brother who was killed in an auto accident. Und 5 Jahre danach starb noch ein Bruder von mir durch einen Autounfall. And I just remember my sister calling me. Und ich erinnere mich, wie mich meine Schwester damals anrief. It was about 2 weeks after my brother's funeral. My other brother. 2 Wochen nach dem Begräbnis meines anderen Bruders. And this is what she said. Sie sagte Folgendes. She said, Matt, when all of this happened, I know. Sie sagte, Matt, ich weiß, mit all dem, was jetzt geschehen ist. Over these last 12 years. Die letzten 12 Jahre. She says, I knew. I always knew. Ich wusste immer, sagte sie. That I could always call you. Dass ich dich immer anrufen kann. Because you would always feed me words of hope. Weil du immer Worte der Hoffnung für mich haben würdest. You always had an answer for this craziness. Du hast da wirklich eine Antwort für diese verrückten Dinge. What was it that she saw? Aber was war es, was sie she da sah? Saw the fruit. Sie sah die Frucht. Because I, as a believer, it doesn't mean we're perfect. We know that. Weil ich als Gläubiger, nun, ich bin nicht vollkommen und wir wissen das. It doesn't mean we don't make mistakes, because we make plenty of them. Das heißt auch nicht, dass wir keine Fehler machen. Wir machen genug Fehler. That's why he says, it says in Romans 5, he gives us more grace. Deswegen heißt es in Römer 5, er gibt uns größere Gnade. That's why in Ephesians 1 it says we have forgiveness through his blood. Deshalb heißt es in Epheser 1, wir haben die Vergebung durch sein Blut. So it wasn't the fact that I was impeccable in my life. Also es war nicht die Tatsache, dass ich da unangreifbar gewesen wäre durch mein Leben. And she saw something that was deep inside and it could not be moved. Aber sie sah etwas tief drinnen in mir, das ich da nicht wegbewegen konnte. And that's that hope that Jesus gives every one of us. Und das ist diese Hoffnung, die Jesus jeden einzelnen von uns gibt. That's that hope when we bury the promises in our heart. Das ist diese Hoffnung, die wir haben, wenn wir seine Verheißungen in unserem Herzen tragen. And it all starts when we enter into the and we allow God to open that gate for us and we step in. Und das fängt alles dort an, wo wir es zulassen, dass Jesus diese Tür aufmacht und wir treten. We allow the Holy Spirit to minister to us. Wir lassen es zu, dass der Heilige Geist uns dient. And to feed to us in Colossians 3:16 the words of Christ. Dass er uns die Worte von Jesus Christus bringt in so Kolosser 3:16. So when the trial comes, it isn't philosophy that keeps me. Das heißt, wenn dann die Versuchungen und Prüfungen kommen, das ist dann nicht bloß Philosophie, die mich da hält. It's not positive thinking that keeps me. Es ist nicht positives Denken, das mich da durchträgt. It's the promises of God that have been buried in my heart. Es sind die Verheißungen Gottes, die in meinem Herzen tief drinnen sind. And then God speaks them back to me. Und Gott spricht sie wieder zu mir. Because of the word having the power of heaven in them. Weil in diesen Worten die Kraft des Himmels liegt. You see, Jesus says to all of us. Jesus sagt zu allen von uns. Enter in. Take the step first. Kommt herein. Nehmt diesen. Macht diesen Schritt. Let me walk you through this narrow path. Ich will euch da hineinführen auf diesen engen Weg. And then when you need it, I'll carry you. That's my promise. Und wenn ihr es dann nötig habt, dann werde ich euch tragen. Das ist meine Verheißung. You see, one of the definitions of truth. Nun, eine der Definitionen von Wahrheit is that truth is faithful. Dass Wahrheit auch Treue bedeutet. No matter how many times you test it, it always comes out the same way. Ganz gleich, wie oft du sie in Frage stellst oder überprüfst, es wird immer das gleiche Ergebnis da sein. That's why God himself is truth. Deshalb ist Gott auch Wahrheit. In Hebrews 13 he says, I am the same yesterday, today and forever. In Hebräer 13 lesen wir, dass er sagt, ich bin derselbe gestern, heute und in alle Zeit. I don't change. Ich verändere mich nicht. I will not change. I'll always be there for you. Ich werde mich nicht verändern. Ich werde immer da sein für His dich. Promises always work. Seine Verheißungen funktionieren immer. When you're tempted to walk off the narrow path, wenn du versucht bist, von diesem engen Weg abzugehen, abzuweichen, and live in your emotions and live in reaction, und in deinen Emotionen zu leben, in deinen Reaktionen, and try to reason things out, und einfach Dinge in der im Verstand zu begreifen. The Lord says, "No, hold on to my promise." Dann sagt der Herr, nein, halt dich fest an meinen Verheißungen. Because it's my promise that's going to carry you through. Weil meine Verheißungen werden dich da durchbringen. And that promise becomes embedded in us. Und diese it becomes embedded in us. Und diese Verheißungen werden in uns hineingelegt. In the King James it says, "Enter into the straight gate." S-T-R-A-I-T. In der King James Version heißt es, tretet ein durch diese enge Pforte. And it's the same word as a seaway for ships. Und das ist dasselbe Wort, das wir auch finden beim Weg für Schiffe. It's the same word where the ship has to go a straight way. Dasselbe Wort, das verwendet wird, um auszudrücken, dass ein Schiff geradeaus fahren soll. Because if it moves to the left or moves to the right any little bit, weil wenn es sich ein wenig nur zur Seite bewegt, rechts it oder links, will run aground. Dann wird es da auf Grund laufen. And that's why Jesus says, just trust me. Und deshalb sagt Jesus, vertraut auf mich. And you'll walk a straight path. Und dann werdet ihr geradeaus gehen. And believe me, I know what it's like when I caddied on that golf course going back. Und glaubt mir, ich weiß, was es bedeutet, da hin und her you ever zu feel gehen, like you wie were ich like damals that? Diese Golftaschen trug. You ever wonder why does it seem like I'm just as crazy? I'm just going back and habt ihr euch schon mal gefragt, wenn ihr euch so hin und her bewegt habt und zurückgegangen seid, was da los ist? Because we were never designed for the wide path. Wir wurden niemals geschaffen für diesen breiten the Christian Weg. Was designed for the narrow path. Ein Christ wurde geschaffen für den engen Weg. But we're never ever left alone. Aber niemals, niemals alleine auf diesem Because Weg zu gehen. Because it says that he goes before us on that narrow path. Weil es heißt, dass er vor uns geht auf diesem schmalen Weg. It says in Hebrews 12, verse 2, he's the author. In Hebräer 12, 2 lesen wir, da steht, literally er ist der he went before Anfänger. Us. He went before das heißt, er ist vor uns gegangen. And he walks us through. Und er geht mit uns dahin durch. And so anytime you see this portion of scripture, also immer wenn ihr diese Teile der Schrift liest, don't look at it thinking, oh my gosh, I've got to do something here. Denkt bitte nicht daran, dass ihr da irgendetwas zu tun habt. No, Jesus wants to do it for you. Nein, Jesus möchte das für euch tun. Just take the step. Macht einfach diesen Schritt. Just take the step. Macht diesen Schritt. And then I just want to close with this one verse. Und ich möchte mit einem Vers abschließen. Jesus preaches this amazing message and then he says this in verse 24. Also Jesus predigt da diese unglaubliche Botschaft und dann sagt er folgendes im Vers 24. Because, again, they were so overwhelmed by the words that they heard. Weil die waren ja so überwältigt von diesen Worten, die sie hörten. And then he had to turn the corner and say, okay, now this is the only way it's going to work. Und nun sagt er eben, jetzt das ist die einzige Art und Weise, wie das funktionieren wird. It says, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him unto a wise man who builds his house on the rock. Da sagt er, an jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. How do we do the word? Wie tun wir das? It seems like a contradiction from what I just said. Das scheint ja fast wie ein Widerspruch zu sein in Bezug auf das, was ich gerade gesagt habe. But it's not. Aber es ist nicht so. It says to mix faith in Hebrews chapter 4. Es heißt in Hebräer 4, dass wir Glauben hinzufügen müssen. With what we hear. Hinzufügen zu dem, was wir hören. We hear it. Wir hören es. We say amen to it. Wir sagen Amen dazu. And we mix faith with it. Wir mischen Glauben hinzu. And then we implement it. Und dann implizieren wir das. Just like a tool, a farming tool is an implement. So wie bei einem Werk. It's a rake. It helps you apply. Also bei einem Werkzeug zum Beispiel ein Rechen, ja. He's saying, just apply this to your life. Da heißt dann, wende das einfach an in deinem Leben. And it will save you. Und es wird dich erretten. And you will be a wise man. Und du wirst dann ein weiser Mensch sein. Let's pray. Beten wir. Father, Vater. It seems like the curse for the Christian. Es scheint the curse for the Christian, ein Fluch für den Christen zu sein. Is that we hear so many messages. Dass wir so viele Botschaften hören. And we hear them and we hear them and we hear them. Und wir hören sie und hören sie und hören sie. And we don't, and many times we just become familiar and we don't mix faith with them. Und sehr oft werden wir allzu vertraut mit diesen Botschaften und wir mischen dann keinen Glauben dazu. Oh Lord, just deliver us, the Christians, from that. O Herr, bitte befreie uns von dem. So that we never get familiar with your word. Dass wir niemals allzu vertraut werden mit deinem Wort. We never grow tired of hearing the glorious gospel. Dass wir niemals da irgendwie banal umgehen mit dem Hören des Evangeliums. Keep our hearts soft, God. Halte unsere Herzen weich, Gott. And Lord, if there's one here that has never accepted you as their Lord. Und Herr, wenn da jemand ist, der dich noch niemals angenommen hat als deinen Herrn, who's never walked through this gate, der noch niemals durch diese enge Pforte gegangen ist, the gate of salvation, diese Pforte der Errettung, the gate of deliverance, diese Pforte der Befreiung, the gate of hope, die Tür der Hoffnung, the gate of heaven, die Tür des Himmels. If you've never walked through that gate this morning, wenn du noch niemals durch diese Tür gegangen bist heute, all it takes is a step. Alles was es braucht ist ein Schritt. And then God does the rest. Und dann macht Gott den Rest. All it takes is a change of mind. Alles was es braucht ist ein Wandel in der Gesinnung. Just say this prayer. Sag einfach dieses Gebet. Say, Lord Jesus, come into my life. Sag, Herr Jesus, komm bitte in mein Leben. I now believe what you did on the cross was for me personally. Ich glaube jetzt, dass das, was du am Kreuz gemacht hast, für mich persönlich geschehen ist. That the blood you shed was for me. Dass dieses Blut, das du vergossen hast, für mich war. I can't walk this narrow path. Ich kann diesen engen Weg nicht gehen. I've tried other ways. Ich habe andere Wege versucht. Oh Lord, please, can you carry me through? O Herr, bitte, kannst du mich da hindurchtragen? If you're saying that for the very first time, wenn du das zum allerersten Mal jetzt sagst, before you leave this morning, bevor du hier aus diesem Gebäude rausgehst, tell someone, sag es jemand, tell an usher, sag es jemand von tell den Ordnern, the friend you brought, oder sag es deinem Freund, der dich da hierher gebracht hat, tell me, sag's mir, so we can pray for you, so dass ich für dich beten kann. Father, we thank you so much. Vater, wir danken dir so sehr. Because you made our way possible. Weil du hast unseren Weg ermöglicht. We just love you and thank you. Wir lieben dich und wir danken dir. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen.